Jetzt bitte mir aber aus, dass einmal ein Ende gemacht wird. Nehmt sie ihre Kriegeln und geht's, denn die sprach ich jetzt. Es geschieht ja alles dem neuen Gärtner zu Ehren. Und das, was gearbeitet wird. Ich begreife nicht, wie sie es übers Herz bringen, diese guten Menschen in ihrem unschuldigen Vergnügen zu stören. Aber halt das Maul und hilf mir den Tisch da decken. Ja. Gleich. Diese Arbeit lasse ich mir nicht zweimal schaffen. So. Ja. Ein Teller. Zwei Teller. Das ist aber nur für zwei Personen. Freilich. Wusst nicht, zu was mehrere nötig wären. Also speist der neue Gärtner im Schloss bei der Kammerfrau. Dummkopf, er speist hier bei mir. Er? Sie und ich? Wir sind aber drei. Er hat an meinem Tisch gespeist, weil es mir allein zu langweilig war. Jetzt wäre das überflüssig. Er hat sein Kostgeld, darum wird er, wenn Auftrag ist, gehen. Es war aber die Zeit, wo ich sonst nie gegangen bin. Also resoniere nicht und bringe die Suppen. Jetzt schon? Sie könnte ja kalt werden. Wer weiß, wann er kommt. Er muss jeden Augenblick da sein. Ich begreife ohne dies nicht, was so lang. Ah, ich fang schon zum Begreifen an. Schweige und tue, was man ihm schafft. Der muss einen neuen Jungwald pflanzen im Schloss. Anders kann ich mir das lange Ausbleiben gar nicht erklären.